HR2 Kultur. Hörspiel. Der Lyriker, Essayist und Theaterautor Kurt Dravert, 1956 in Brandenburg geboren, lebt heute in Darmstadt, wo er das Zentrum für junge Literatur leitet. Das folgende Hörspiel des Autors basiert auf einem seiner Theaterstücke und erzählt von zwei älteren Männern, Harry und Pitt, die in einer verlassenen Krankenstation leben. Mitunter kommt es ihnen so vor, als wären sie selbst gar nicht mehr vorhanden. Während sie versuchen, sich über ihre Situation Klarheit zu verschaffen, entwickelt sich zwischen ihnen ein konfliktreiches Verhältnis. Harry, der am Fenster liegt und in die Welt sehen kann, hält sich den an der Tür liegenden Pitt als Mündel. Pitt wiederum fügt sich lustvoll in die Rolle des Unterworfenen. Harry. Harry. Pitt. Schläfst du noch, Harry? Ja. Schade, Harry. Ja. Harry? Ja. Hast du wieder nichts geträumt? Nein. Schade, Harry. Ja. Ich habe auch nichts geträumt, Harry. Nein. Nichts. Kein Fetzen von einem Bild. Nein. Kein Wort. Keine Stimme. Nein. Schade, Harry. Ja. Wieder nichts geträumt. Nein. Wieder und wieder nichts. Wie tot gewesen. Wie steif und tot gewesen. Wie steif und kalt und tot gewesen. Ja. Alles ist einfach. Hörspiel von Kurt Dravert nach seinem gleichnamigen Theaterstück. Harry? Ja? Weißt du, was ich finde? Nein. Ich finde, du hast dich sehr verändert in letzter Zeit. So? Du bist still geworden. Wortkarg. Es ist nichts los. Aber früher war einmal viel los. Erinnere dich. Willst du sehen, was ich sehe? Nein, jetzt nicht. Du quälst dich. Da kommt nichts Gutes, nichts Schönes heraus. Nichts, was meiner müden Seele aufhelfen könnte. Die Dinge sind, wie sie sind. Steht das Haus gegenüber noch? Eine Ewigkeit vor uns und eine Ewigkeit nach uns. Unverrückbar, unabänderlich. Grau? Roter Ziegelstein. Du musst ja immer merken, was ich sage. Roter Ziegelstein. Immer wieder und jeden Tag roter Ziegelstein, das ändert sich nicht. Du kannst nicht immer wieder nach Verhältnissen fragen, die sich nicht ändern. Weißt du, was hinter dem roten Ziegelstein ist? Roter Ziegelstein. Ja, und dahinter? Roter Ziegelstein. Hier ist alles roter Ziegelstein. Wir sind versunken in einem Meer aus rotem Ziegelstein. Links und rechts und oben und unten. Alles mürber, mattroter Ziegelstein. Und darüber der Himmel. Gleichmäßig bedeckt, alabasterfarben, wenige Striche elfenbeingelb. Und das eine ändert sich nie und das andere ändert sich stündlich, augenblicklich. Eben noch sah der Himmel so aus und gleich darauf sieht der Himmel ganz anders aus. Von Wolken bedeckt, die auseinanderreißen und sich formen und schöne Gebilde ergeben. Und schöne Gebilde ergeben. Quatsch mir nicht wieder alles nach und träume keine Löcher in die Luft. Zähl lieber die Risse im Putz. Das bringt dich auf normale Gedanken. Ich möchte es sehen. Alles, alles, alles, alles möchte ich sehen. Dann musst du warten, bis ich hier abgeholt werde. Ich musste auch warten, bis einer hier abgeholt wurde, ehe ich auf diesen Platz aufrücken konnte. Dort, wo du liegst, wird man hereingebracht. Und hier, wo ich liege, wird man abgeholt. So ist das. Wir müssen alle warten, bis wir an der Reihe sind. schön nacheinander, von unten nach oben und weg. Eine Ordnung, die sich nicht straflos durcheinander bringen lässt. Erst das Laufen erlernen, dann in die Welt gehen. Viele, viele gehen vorher in die Welt. Sie sehen nichts und sie hören nichts von ihr. Kein Sehen, kein Hören, gar nichts. Nur ein permanentes Stolpern und Stürzen bis zum Ende. Und bis zum endgültigen Ende hin. Du aber hörst von der Welt. Du kannst sie nicht sehen, aber du kannst über mich von ihr hören. Das ist schon recht viel, finde ich. Ein Vorteil, wenn du so willst. Ein Privileg. Du bist privilegiert, Pitt. Du gehörst zu einer bevorzugten Schicht. Vielleicht könnte man sogar schon sagen, dass du zur herrschenden Klasse gehörst. Und du zur Oberklasse, was? Kein Revolutionchen, bitte. Du bist eine viel zu schwache Nudel dafür. Sei froh, dass du an meine Hand gehen darfst. Du brauchst noch viel Wirklichkeitstraining. Ahnst du denn nicht, um wie viel schöner das Babyalter ist? Fast so schön wie ungeboren bleiben. Bete lieber zu Gott, dass ich nicht vorzeitig hier weggeholt werde und dich noch etwas erwachsener kriegen kann, Schritt für Schritt und Beschreibung für Beschreibung. Du könntest wenigstens vorübergehend zur Tür ziehen. Einen Tag nur diese weißen, toten Wände sehen und betteln müssen, dass einer etwas erzählt. Vom Sturzflug der Schwalben? Und wie sich die Hoftore öffnen und schließen zum Haus gegenüber, wie man hineingeht und wie man herauskommt. Diese Abläufe, Vorgänge, Ereignisse, wirklich aufregend und wesentlich. Im Haus gegenüber gibt es kein Herauskommen. Es gibt nur ein Hineinkommen. Ein Hineinkommen und ein Verschwinden. Wir werden dort alle einmal hineinkommen und dann verschwinden. Danach wird wieder ein Bettenplatz frei sein und ein kleiner interner Umzug beginnt. Vom Bett an der Tür zum Bett am Fenster und vom Bett vor der Tür zum Bett hinter der Tür und so weiter, immer voran. So kann es jeweils nur besser werden. Der Fortschritt ist unaufhaltsam, das Leben eine soziale Maschine, in gerechte Akte gegliedert, von oben nach unten, bis einer abdankt. Mit oder ohne allerletzten Abgang. Ich würde ich am Fenster liegen, dir angeboten haben, wenigstens für einen Tag nur die Plätze zu wechseln. Ich würde sagen, Harry, würde ich sagen, Harry, komm her und sieh dir das einmal an. Diese Herrlichkeit. Sieh sie dir an und merk dir alles. Und frag nie wieder, würde ich sagen. Das, was du jetzt siehst, würde ich sagen, ist dem Wesen nach alles. Der Rest, würde ich sagen, ist im Wesentlichen eine Wiederholung dessen, was du dem Wesen nach jetzt siehst. Und nun, würde ich sagen, kannst du wieder an die Tür zurückgehen und ganz in Ruhe schlafen. Aber du benimmst dich ganz wie ein Herrscher, wie ein Auserwählter. Gnädig ist, wer seinen Knechten die Fesseln des Unwissens schenkt. Eine wahre Großmut, eine Gnade, die nach unten verteilt wird. Und ich würde wach liegen des Nachts. So groß wären Scham und Schuldgefühl darüber, derart erwählt zu sein. Das Leben, würde ich sagen, ist zu gewalttätig, zu ungerecht in seiner Verteilung der Plätze, als dass es jeden Einzelnen von uns nicht herausfordern würde, dort, wo wir Mensch sind. Ohne Worte zu sterben, ist schwer. Ein schöner, ein sanfter, ein natürlicher Tod. Das Privileg, von dem wir sprechen, ist in Wahrheit eine Bürde. Es ist kein Geschenk, am Fenster zu liegen, sondern ein Amt. Alles sehen müssen, alles wissen müssen, alles prüfen, ob man es weitergibt oder verschweigt. Mit dem Verschwiegenen allein bleiben müssen, mit dem Grauen, das im Sichtbaren lauert. Und ich beschütze dich. Ich behüte dich vor der Wahrheit der Bilder und überlasse es dir, sie sich zu denken. Der Fensterplatz ist eine Strafe, Pete. Ich wollte es dir nicht sagen, um dich nicht zu ängstigen, aber es ist die ganze Wahrheit. Am Ende, Pitt, wird jeder bestraft, so ist das. Wir rücken nicht zum Licht auf, wie es heißt, sondern wir stürzen ins Licht hinab. Du siehst hinaus und weißt, dass das alles ist. Dieses Stück zerrissener Himmel und der kurze Weg über den Hof ins Haus gegenüber. Das ist die Welt, Pitt. Das ist das Leben in ihr. Und die Blicke sind die Boten des Todes. Das ist nicht viel, Harry. Die Meinungen teilen sich. Die Ansichten wechseln. Die Befindlichkeit entscheidet. Es ist eine Sache des Geistes, der Philosophie, viel oder wenig darin zu sehen. Es ist alles Schicksal. Auch der Standort, den einer zur Welt hat. Wir müssen leben. Wir müssen klarkommen. Wir müssen uns arrangieren. Ich am Fenster und du an der Tür. Ich mit dem, was ich sehe, und du mit dem, was du hörst von dem, was ich sehe. Einer steuert und einer rudert. Na, dann werde ich mal wieder. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Wir müssen zusammenhalten in dieser schweren Zeit. Wir müssen uns arrangieren. Wir müssen durchkommen. Und vor und zurück. Du bist gut, Harry. Ein guter Mensch. Ein richtiger Führer. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Und du hast das Amt. Und du verantwortest alles. Und du fütterst mich und du pflegst mich. Und vor und zurück. Und vor. Und du bezahlst mich und du streichelst mich. Und wenn ich gut bin, und du schlägst mich, wenn ich schlecht bin. Und zurück. Schneller, schneller. Eins und zwei und eins und zwei. Ich könnte weinen vor Glück. Ja, du hast es gut. Und du hast es schwer. Denk nicht daran, es ist mein Los. Armer Harry. Aber so kann Frieden sein auf der Welt, indem einer sich opfert. Das ist die Ordnung. Die, die gehorchen wollen, müssen schließlich wissen, wem sie gehorchen sollen. Das ist die Ordnung. Und einer muss sich opfern. Einer muss im Amt sein und die Karten lesen, sonst kommt das Chaos über uns alle. Die Apokalypse. Ein weiser Herr, ein guter Herr. Will er mir neue Anweisungen geben? Ruhe er sich aus, erhole er sich. Das Boot treibt auch gut allein. Brauchen der Herr mich denn in Wirklichkeit nicht? Bin ich denn etwa ein entbehrlicher, überflüssiger Mensch? Nein, so kann man das nicht sagen. Entbehrlich, das klingt nach Insekt. Du übst einen schlechten Einfluss auf mich aus. Du bist schädlich für mich. Durch dich spüre ich diese Niedergeschlagenheit wieder, die bis in die Glieder dringt. Die Müdigkeit, die Schwermut. Ich werde noch gemütskrank durch dich. Das Leben kann nämlich auch sehr, sehr schön sein. Mein Herz tut mir weh. Vielleicht bricht es. Harte Herzen brechen zuerst. Eine Müdigkeit plötzlich, eine Schwermut. Da hilft nur eines. Rudern, rudern, rudern und nochmals rudern. Du meinst lernen, lernen und nochmals lernen. Du verwechselst die Zitate. Die Zeiten ändern sich. Lernen war gestern, rudern ist heute. Rudern? Und keine dummen Fragen stellen. sonst bist du gleich raus. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Wo ist der Brief? Wo ist der Brief? Harry, wo ist der Brief? Ich weiß nicht. Gestern noch lag er auf meinem Nachttisch. Und vorgestern lag er auf meinem Nachttisch. Was besagt das schon? Du hast ihn an dich genommen. Du hast ihn versteckt. Du willst ihn für dich allein und Wissensvorsprung haben. Gib es zu. Besinne dich. Ein Scheißspiel, eine Scheißordnung, ein Scheißschicksal. Außerdem gehört dir der Brief nicht. Dir aber auch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er an mich gerichtet ist, ist ungleich größer als die, dass er an dich gerichtet ist. Genau genommen gibt es überhaupt keine Wahrscheinlichkeit dafür, dass er an dich gerichtet ist. Wie kannst du nur so etwas sagen? Bin ich denn etwa nicht da? Schau dich doch an. Wer bist du? Wer sollte dir schon schreiben? Wer kennt dich? Ich will dich nicht kränken, Pitt, aber sei doch einmal hell im Kopf. Du und einen Brief bekommen. Schlag ihn dir aus dem Kopf. Eine Nachricht. Ein Hinweis. Etwas Wichtiges. Es gibt keine wichtigen Nachrichten mehr. Es gibt nur noch Informationen. Was hast du eigentlich gelernt? Wo kommst du her? Du überforderst mich. Schlimm genug, dass ich deine Informationsquelle bin, dein Bindeglied zur Welt, aber ich möchte dich nicht erziehen oder sonst wie in meiner Abhängigkeit wissen. Ich möchte kein Amt haben. Aber er lag auf meinem Nachttisch. Ich sehe ihn richtig vor mir. Etwas abgegriffen sah er aus, etwas vergilbt an den Ecken und als Adresse stand sehr deutlich für Zimmer 288. 288, ich weiß es genau. Und an unserer Türe draußen steht es auch. 288, Harry. 288! Und ehe er auf meinem Nachttisch lag, hat er auf deinem Nachttisch gelegen. Und ehe er auf deinem Nachttisch lag, lag er unter dem Schrank. Wahrscheinlich lag er schon lange unter dem Schrank, so alt, wie er aussah. Und hätte ich nicht mit der Gardinenstange nach meinem Löffel gesucht, würde er noch immer dort liegen. Und wir hätten Ruhe. Aber wir wissen, dass es ihn gibt, Harry. Wir sind jetzt andere Menschen. Alles ist anders, Harry. Die Welt hat sich grundlegend geändert. Weil wir eine Rolle in ihr spielen. Die Welt ändert sich nicht. Aber unsere Lage in ihr ist jetzt eine andere. Ein Lottogewinn, Harry. 2,5 Mille. Hawaii, Honolulu. Das Rauschen des Meeres. Hörst du es, Harry? Das Meer, es ruft nach uns. Riechst du den Seewind, Harry? Deinen Schweiß rieche ich, deine Fürze, die unter der Bettdecke lauen und angriffslustig herüberwehen. Und ein Palmenwedel wird sanft über unseren Köpfen schwenken und ein leiser, lieblicher Gesang setzt ein. Die Bücher sind schuld, die kranken Ideen. Ich sag's ja, dieses Jahrhundert der Utopien hat die Menschen mit Schugge gemacht. Sie völlig untauglich werden lassen für das, was tatsächlich der Fall ist. Schau nur, wie lebensuntüchtig und verblödet du bist. Ich sehe, was los ist, hier am Fenster. Nichts. Nichts ist los. Nichts. Nichts ist los. Die reinste Ereignislosigkeit. Ich gebe noch immer eins drauf, wenn ich dir von meinen Erlebnissen berichte. Die Hälfte erfinde ich, verstehst du? Weil ich es gut mit dir meine. Du würdest diese Tintje da draußen gar nicht ertragen. Du erträgst nicht einmal die vier Wände, wo dir doch noch immer die Welt in der Vorstellung bleibt. Aber ich muss auf die Grabstätten sehen. Hier hat er gelegen. Davor lag er auf deinem Nachttisch. Und ehe er auf deinem Nachttisch lag, lag er unter dem Schrank. Aber da ist nichts. Nur tiefe, tiefe Nacht. Aber unterm Schrank war er schon einmal hervorgeholt worden. Da ich den Brief unterm Schrank fand, kann er folglich auch nicht unterm Schrank liegen, Harry. Es sei denn, aber das ist unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir sind also schon ein Stück weiter, Harry. Die Nachttische fallen also weg. Das heißt, die Orte, an denen der Brief einmal lag, scheiden bei unseren Nachforschungen aus. Es sei denn, aber das ist unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Und wenn die Orte, an denen der Brief einmal lag, ausscheiden, bleibt logischerweise nur jene Orte zu untersuchen, an denen der Brief nicht lag. Nun kann man aufgeben und sagen, das wäre viel zu viel, was zu untersuchen bliebe. Denn die Welt, wie wir wissen, ist groß. Zu groß, als dass man einen verloren gegangenen Brief in ihr fände. Aber Harry, die Trostlosigkeit ist nur eine scheinbare. Denn da niemand von uns aus diesem Raum gegangen ist und niemand in diesen Raum gekommen ist, kann logischerweise der Brief gar nicht in der Welt als solcher sein, sondern nur in diesem Raum. Das heißt freilich nicht, Harry, dass ich damit sagen will, dass dieser Raum nicht zur Welt gehört. Aber er ist doch ein sehr kleiner und für uns durchaus überschaubarer Teil von ihr. Wir müssen also als erstes ein System erarbeiten, das uns sagt, welches Ding in diesem Raum in Frage kommt, näher untersucht zu werden. Da haben wir das Bett. Was sehen wir denn da? Staubflocken, wie auf dem Mond so viel. Was sehen wir denn jetzt? Staubflocken auf der einen Seite, keine Staubflocken auf der anderen Seite. Ein Knopf! Harry! Ein Knopf. Ein schöner Perlmuttknopf. Sieh, Harry, was für ein schöner Knopf! Ein schöner fremder Knopf. Der Knopf eines anderen, eines Verstorbenen vielleicht. Eines, der weg ist, futsch. Und der diesen Knopf zurückgelassen hat auf Erden. Siehst du, nun hast du wenigstens etwas gefunden. Ich sag's doch. Waschküche. Kein Himmel, keine Wolken. Kein spielender Wind in den Zweigen. Nichts. Als wäre ein weißes Tuch über uns gefallen, das mit einem schwarzen Tuch wechselt. Weißes Tuch, schwarzes Tuch, weißes Tuch, schwarzes Tuch. Tag und Nacht und Nacht, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und kein Ende in Sicht. Keine Abwechslung. Nicht einmal ein klitzekleiner Eingriff, auf den man warten könnte. Ein süßer, winziger Schnitt in den Körper mit ein wenig Blut unterm Nachthemd, wenn man erwacht. Oh, wie unbedeutend. Und du findest einen Knopf. Einen Perlmuttknopf. Ein Knopf. Kein Brief. Ein Knopf. Aber immerhin, viele finden gar nichts, wenn sie suchen. Und du suchst einmal, du gehst einmal auf Reisen und kommst gleich mit einem Knopf heim. Was für ein Ereignis, was für ein Geschenk. Und du findest nicht nur irgendeinen Knopf. Oh nein, du findest einen Perlmuttknopf. Oh, wie viel Glück. Oh, wie viel Freude. Der Brief, vorausgesetzt, dass er an dich war, hätte dir vielleicht Unglück gebracht. Die meisten Briefe bringen Unglück ins Haus und die wenigsten Briefe bringen kein Unglück ins Haus. Und ganz, ganz wenig Briefe, nur sehr, sehr wenige Briefe bringen Gutes ins Haus. Hörst du? So bist du ein Glückspilz in zweifacher Hinsicht, einen schönen Knopf gefunden zu haben, erstens, und keinen Unglücksbrief erhalten zu haben, zweitens. Du meinst... Ja. Harry! Bitte? Der Brief. Ja und? Weg? Ja, aber Harry, ein Hinweis, eine Spur. Wohin meinst du, soll denn die Spur führen? Etwa da raus? Danke, mein Lieber, das hatten wir schon. Außerdem ist da nichts. Da ist jemand. Da sucht uns jemand. Da will einer was von uns. Vielleicht einen Brief bringen, eine Nachricht hinterlassen, einen Hinweis geben, ein Zeichen. Hier, hier sind wir! Nichts. Niemand. Aus. Vorbei. Erledigt. Zu den Akten gelegt. Einbildung, sage ich. Die Welt ist eine Einbildung. Wir sind eine Einbildung. Jemand. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Wie meinen? Ihr Code. Was für ein Code? Aber bitte, meine Herren. Jeder hat einen Code, jeder. Verstehen Sie? Nur Feinde haben keinen Code. Verstehen Sie? Nur Feinde haben keinen Code. Sie wollen unseren Namen wissen, Harry. Namen interessieren uns nicht. Wir wollen nur Ihren Code. Nichts weiter. Ich glaube, es sind Feinde. Kein Code, Feind. Code, kein Feind. Der Brief, der Code. Die Zahl. 288. 288. 288. Stimmt. Na also. Na bitte. Kein Code, Feind. Code, kein Feind. Es ist Krieg. Wo? Überall. Warum? Einfach so. Revolution eben. Revolution? Überall. Einfach so. Der Krieg? Ist überall. Einfach so. Es war auch Zeit, dass einfach mal so etwas passiert schließlich. Das ging nicht mehr so weiter, dass gar nichts passierte. Eine Revolution war mehr als fällig. Schauen Sie sich doch einmal den Kalender an, wie viele Jahrzehnte nichts mehr grundlegend passiert ist. Und was haben Sie vor? Zu verändern? Was wir vorhaben, will er wissen. Was wir vorhaben? Erstens, sind wir nur ausführendes Organ? Wir haben Aufträge und führen sie aus. Und zweitens... Und zweitens? Scheiße. Was stellt ihr eigentlich für dämliche Fragen? Wer seid ihr überhaupt? Es gibt kein zweitens. Damit ist es zu Ende. Endlich. Damit wird Schluss gemacht. Aufgeräumt. Keine Fragen, keine Antworten mehr. Es wird eben alles anders. Besser. Etwas, wofür zu sterben sich lohnt. Es lebe die Partei! Welche Partei? Welche Partei will er wissen? Welche Partei hat er gefragt? Wir waren... Die ganze Zeit. Hier. Keine Nachricht. Kein Zeichen. Nichts. Nur Himmel, Wolken, das Eisentor gegenüber, das früher einmal benutzt worden war, aber schon lange nicht mehr benutzt worden ist. Keine Menschen, keine Toten, nichts. Keinerlei Anzeichen auf irgendetwas. Nur überflüssiges Material. Von früher. Entbehrliche Schriften, Hinterlassenschaften. Von früher. Und kein Hinweis. Kein Zeichen. Dass etwas weitergegangen ist. Vorhanden ist. Macht nichts. Wir schicken ein paar Leute vorbei, die kümmern sich. Die kümmern sich. Zunächst aber haben wir jemanden unterzubringen. Abzugeben, zu verwahren. Keine Angst, meine Herren, keine Angst. Das Gitter am Bett ist stabil und fest verschlossen. Fest. Verschlossen. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Weitermachen! Weitermachen! Das Team. Völlig hinüber. Ich gebe hier die Befehle. Verstanden? Die Stunde ist ernst, Genossen. Der Klassenfeind hat zugeschlagen. Er steht schon vor unserer Tür. Das ist von unseren Zugeständnissen gekommen, von unserer Güte, Genossen. Wir waren zu mild, zu weich, zu tolerant. Zu milde? Der tickt doch nicht richtig. Der hat sich ja nie richtig getickt. Geht, guckt hinaus und verteilt Bananen. Wir müssen doch noch ein paar chilenische Bananen im Bunker haben. Werft sie in die maulende Meute. Erschlagt sie damit. Der ist ausrangiert, sage ich. Abgestellt. Höre ich Stimmen? Psst! Alle sind sie Verräter! Es wimmelt nur so von Verrätern, stinkt förmlich nach Verrat! Die Welt ist eine Kloake voller Verräterschiss. Wenn man sie ablässt, ist sie leer. Und wenn man sie nicht ablässt, ist sie voller Verräterschiss. Ob wir ihn fragen? Was? Wo er herkommt zum Beispiel? Wie er heißt? Was draußen passiert ist? Von dem erfährst du nichts mehr. Man kann es versuchen. Herr! Herr! Eine Stimme ruft nach mir. Eine Menschenstimme. Ich verabscheue Menschenstimmen. Es ekelt mich, wenn ich an Menschen nur allein denke. Ich habe Menschen nie ertragen. Ich habe ihnen Befehle zu geben, aber ich ertrage sie nicht. Nicht in meiner Nähe. Nicht vor meinen Augen. Riecht es hier etwa nach Menschen? Er ist gefährlich, Pitt. Ein Menschenfresser? Möglich. Menschenfleisch. Es ekelt mich. Es ist abstoßend. Alles Verräter, Überläufer, Konvertiten. Bei der ersten besten Gelegenheit fallen sie einem in den Rücken und stechen zu. Man hat sie aus der Gosse gezogen und jahrzehntelang genährt. Dann fallen sie feige über dich her wie ein Schwarm ausgehungerter Insekten und saugen dir das Blut aus den Adern. Jahrzehntelang, jahrzehntelang hat man sich aufgeopfert für dieses Pack Schweine. Hat Grenzen bewacht und Archive geführt, um sie vor den Gefährlichkeiten der Welt zu beschützen. Und vor sich selbst. Und dann dieser Undank, diese Demütigung. Aber das Rad der Geschichte, Genossen, ist nicht zurückzudrehen. Wir werden unsere Errungenschaften verteidigen und wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand. An den Eiern werde ich euch durch den ganzen Schlamm der Geschichte schleifen, mit diesen meinen eigenen Händen. Habe ich euch denn nicht immer gut behandelt? Habe ich euch denn nicht geliebt wie mein eigen Fleisch und Blut? Habe ich euch denn nicht behütet wie meinen Augapfel? Seid ihr denn nicht alle meine Kinder gewesen? Armer. Lass dir nur wieder das Herz brechen von diesem Gesülze. Undank ist der Weltenlohn. Hat sich aufgeopfert für uns, sage ich dir. Ja, dass wir hier reingekommen und langsam am Verrecken sind. Aber du hast doch selber gesagt, draußen ist nichts. Natürlich ist nichts. Alles vertrocknet, ausgelöscht und leer. Na, siehst du. Was sehe ich? Dich, klägliche Figur, sehe ich und einen Verrückten. Kann man denn gar nichts für ihn tun? Ich könnte ihm meinen Knopf schenken. Er nimmt nichts aus Menschenhand. Wir könnten ihm dienen. Hör dich da wir? Ich dachte immer, ich bin hier der Herr im Haus. Aber du weißt doch, dass das für ganz andere Bedingungen galt. Davon verstehst du vor allem so viel. Man könnte ihm vielleicht das Bett aufschütteln. Oder die Hände waschen. Oder den Arsch wischen. Oder ihm die Zeit mit Späßen vertreiben. Aber er mag keine Menschen in seiner Nähe. Da sind wir machtlos. Da können wir nichts für ihn tun. Außerdem werden die Soldaten wiederkommen und wenn sie sehen, dass du ihm hilfst, knüpfen sie dich am Fensterkreuz auf. Man weiß wirklich nicht mehr Bescheid heutzutage. Was man auch tut, es ist ein Fehler. Keine Freundschaft, die nicht ihre Feindschaften kennt. Der und dein Freund. Ich denke nur, er muss Schreckliches durchgemacht haben, verbittert wie er ist. Er muss sehr gelitten haben. So, wie die Könige am Gewicht ihrer Goldkrone leiden. Wir müssten ihm ein paar gute Erfahrungen mit Menschen vermitteln. Etwas Positives. Zu spät. Schließlich sind wir schuld, weil es uns gibt. Wenn es uns gibt. Die Menschen sind schuld, weil sie da sind. Luft verbrauchen, Ansprüche stellen. Da ist es doch nicht zu viel verlangt, ihm auch einmal Dankbarkeit zu zeigen, Respekt, Ergebenheit. Alles zu spät. Ja, er mag keine Menschen mehr. Das haben wir nun davon. Menschenfleisch ekelt ihn. Du hast es ja selber gehört. Ob die Zeit besser wird, Harry? Jetzt, wo überall alles ganz anders werden soll. Irgendwie. Menschen! Ich rieche es! Still jetzt. Wir dürfen ihn nicht erregen, sonst bricht er uns noch aus. Ihr falschen Natter, mich so jämmerlich zu verraten. Durch mich hat es euch überhaupt erst gegeben. Meine Verfügungen und Befehle haben aus euren Existenzen reale Existenzen gemacht. Ohne mich seid ihr nichts, gar nichts. Nur mehr wandelnde Heuchler und Betrüger, die auf Heuchler und Betrüger stoßen. Ja, geht nur zugrunde, ihr Intriganten und Spione. Oh, ob er uns damit meint? Das geht nun aber entschieden zu weit. Heuchler, hat er gesagt. Betrüger, Intriganten, Spione. Das brauchen wir uns nun wirklich nicht sagen zu lassen. Sie lauern überall. An jeder Ecke, in jedem Winkel, in allen Ritzen und Nischen. Man muss wachsam sein. Man muss an seine Bestimmungen denken, an seinen Auftrag. Der Klassenfeind, Genossen, wartet nur darauf, dass wir Schwächen zeigen, unaufmerksam sind, nachgeben. Und dann schlägt er zu, Genossen. Nachts, wenn alles schläft ringsum und nur ein paar verwilderte Stadtkatzen über die Dachböden streifen, dann, Genossen, wenn der Mond ruhig und hoch steht und die Dunkelheit durchbricht, wenn alles in seiner Müdigkeit liegt, dann, Genossen, wenn der Frieden am größten scheint, dann schlägt er aus dem Hinterhalt, wie es seinem Charakter entspricht, dann schlägt er gnadenlos zu. Deshalb dürfen wir, die 1. Brigade, die Vorhut, der Spättrupp, das unsichtbare Bataillon an unsichtbaren Fronten, niemals müde werden und schlafen, niemals das Auge wenden vom Feind. Diese Würmer, diese kleinen, schmutzigen Kümmerlinge, diese Sklaven aus Leidenschaft, Freiheit schreien sie, Freiheit, und wissen nicht, dass ihre Freiheit beginnt, wenn sie in Ketten liegen. Nirgendwo, sage ich, nirgendwo gibt es so viel Sicherheit wie in Gefängnissen. Nirgendwo gibt das Leben so viel Sinn, weil es auf etwas verweisen kann, was in letzter Instanz ich bin. Ich! Jetzt reicht es mir aber. Das kann man sich wirklich nicht bieten lassen. Menschen! Ich wusste es doch. Ich rieche es doch. Wer da? 288 Menschen in meiner Nähe. Wie furchtbar. Welch eine Qual. Einen König in Menschennähe zu bringen. Was für eine Demütigung. Oh, das tut uns aber leid. Aber bitte, die Herren, das geht nicht gegen Sie. Ich meine nicht gegen Sie persönlich, sondern gegen Sie als Gattung, wenn Sie verstehen wollen. Es ist eine Phobie, die ich von früher Kindheit an habe. Menschen in direkter Umgebung machen mich krank. Ich kann ihre Stimmen nicht hören und ihre Ausdünstungen nicht riechen. Ich bekomme schwere Allergien, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen. Dabei liebe ich Menschen, wenn Sie verstehen wollen. Aber nicht direkt. Nicht unmittelbar. Ich liebe sie auf eine andere, auf eine höhere Art. Wenn ich in meinen Archiven bin zum Beispiel und in den unzähligen Regalen nach Akten stöbere, dann, wenn ich es mir vor Augen halte, dass jeder Ordner einer meiner Menschen ist, dann liebe ich sie. In der Abwesenheit sozusagen, in ihrer zur Schrift gewordenen Wesentlichkeit, wenn Sie verstehen wollen. Nicht, dass Sie mich in dieses Bett eingesperrt haben, ist das Schreckliche, sondern dass Sie mir rein physisch betrachtet nahe gekommen sind. Sehen Sie, der soziale Fortschritt beruht doch im Grunde darauf, sich gegenseitig vom Halse zu halten. Nicht umsonst geht es gerade in der Elektronik so rasant vorwärts. Die ganze Befehlsmaschinerie von oben nach unten, was bezweckt sie anderes, als Abstände zu schaffen, Raum herzustellen. Man verteilt Aufträge, gibt Befehle, Anweisungen, um Menschen aus seiner Nähe zu haben, sie wegzudelegieren, sie wie die Fliegen zu verscheuchen, wenn Sie verstehen wollen. Sie zum Beispiel, Sie sind mir viel zu nah. Mir ist ganz übel von dieser Nähe. Aber bitte, bitte, verstehen Sie mich richtig. Es ist der Umsturz, der verhindert, dass ich sie wegbefehlen kann. Nicht eigentlich Sie sind schuld, sondern die Umstände, unter denen die Ordnung zusammengebrochen ist. Andernfalls würde ich jetzt in meinem Archiv stehen und vielleicht, wer weiß, in Ihren Akten stöbern und voller guter, liebender Gefühle für Sie sein, wenn Sie verstehen wollen. Wie entsetzlich, wie grauenhaft, wie demütigend. Wir könnten vielleicht, ich meine, vor die Tür ziehen, Harry, nicht wahr? Er ist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber die Ordnung, sie ist aus den Fugen. Ich habe es ja immer gesagt, es werden schlimme Zeiten über uns kommen, habe ich gesagt. Aber auf mich hörte ja keiner. Als Parasiten und Dreck der Geschichte hat man mich bezeichnet. Stellen Sie sich das einmal vor. Mich, einen Parasiten, einen Geschichtsdreck zu nennen. Bei meinen Verdiensten um das Archiv. Ungeheuerlich, ganz ungeheuerlich. Es war der feindliche Virus schon bis in die eigenen Reihen gedrungen, wenn Sie verstehen wollen. Und wie Sie mich alle angeschaut haben auf einmal. So schräg von oben herab. Diese... Verräter? Diese Verräterbande. Dieses Natterngezücht. Sie warteten nur auf die Stunde, mir ihr Gift zu spritzen. Es ist alles ein Problem der mangelnden Distanz, sage ich Ihnen. Der Berührbarkeit. Wer herrschen will, darf nicht ansprechbar sein. Das ist wie ein Gesetz. Wer sich ansprechbar macht, hat früher oder später verloren. Er verliert seine Magie, seine Gewalt, die er aus seiner Unsichtbarkeit, seiner Abwesenheit bezieht. Mit Respektlosigkeiten fängt es an, mit lästigen Widerreden und aufmüpfigen Bemerkungen. Und haben diese Horden blutsaugender Tiere erst einmal die Schwachstelle gefunden, dann stoßen sie sofort mit ihren Reißzähnen zu und zerfleischen dich bei lebendigem Leibe. Aber es wird mich niemand an meinen Bestimmungen hindern. Wenn Sie verstehen. Man darf Ihnen keine Zugeständnisse machen, keine. Ein König wird nicht für seine Milde geliebt, wenn Sie verstehen wollen, sondern für seine Konsequenz. Die Aufgabe eines Königs ist es, sein Volk so gut wie möglich zu versklaven und ihm in der Versklavung das Reich der Freiheit zu zeigen. Nur das will es von ihm wirklich, wenn Sie verstehen wollen. Man muss die Zügel anziehen und kurz vor dem Ersticken locker lassen. Anziehen und locker lassen. Dafür braucht man Instinkt, Fingerspitzengefühl. Das muss man sozusagen im Blut haben. Sie glauben gar nicht, wie viel Lust das bereitet, immer kurz vor dem Tod wieder ins Leben zurückgeholt zu werden. Ein kleines Zugeständnis zur richtigen Zeit wirkt Wunder, sage ich Ihnen. Allein davon hängt die Macht ab, diesen Zeitpunkt zu finden und ein Gespür für das richtige Maß. Hören Sie? Was? Die Totengräber. Hören Sie sie nicht? Wie sie graben und graben. Sie warten auf meine Gebeine, auf die Fäulnis meines Fleisches, auf die Verwesung meines Körpers und auf die völlige Auflösung meiner Existenz. Ich kann ihre Stimmen hören. Sie kommen näher und näher und näher. Ob wir ihm nicht auch helfen sollten? Ich meine, altes Unrecht darf doch nicht neues Unrecht sein. Und so schlecht lebten wir hier ja nun auch wieder nicht. Der macht nicht mehr lange. Weißt du noch, Harry, wie du mir einmal zum Geburtstag eine Torte aus Keksen, Marmelade und Margarine gebastelt hast? Ach, das war schön. Und wie wir zusammengehalten haben, Harry, wenn einer Fieber und Dünnschiss bekam. Ach, das war schön. Soll denn das alles nichts gewesen sein? Und überhaupt, Harry, so Unrecht hat er nun auch wieder nicht. Ich meine, mit der Sicherheit und so. Was wissen wir, was draußen alles passiert ist in letzter Zeit? Was da blubbert und brodelt und dir in den Schritt fällt. Die ganze Zeit hat er irgendwas gekritzelt. Was das wohl ist? Vorsichtig, um Gottes Willen, wenn er erwacht und ausbricht. Briefe. Er schreibt Briefe. Was für Briefe? Ich weiß nicht. Es sind nur Zahlen auf Umschläge geschrieben. 280, 281, 282, 283. Es werden sicher Befehle sein oder Urteile. Vielleicht sollten wir uns doch besser gut mit ihm stellen. Nicht anfassen! Vorsicht! Wollen wir ihn töten? Ich finde, das ist ein guter, schöner Ort für einen Mord. Weil Revolution ist. Ehe er uns tötet. Also tun wir's. Ganz sauber. Ganz perfekt. Und es wird nichts schiefgehen. Das wird ganz professionell erledigt. Mit einem entschiedenen Ruck. Und die Soldaten, wenn sie wiederkommen, werden uns belohnen, auszeichnen, befördern. Und wenn nicht? Du hast ja gehört, er war ein Parasit, Geschichtsdreck, Oberklasse, die abgedankt hat. Ob er wirklich einer von oben ist? Von ganz oben? Der ist plemplem, sage ich dir. Irgend so ein Archiv hat er geleitet. Und was? Wird aus den Akten? Bei uns gibt es keine Akten, Pete. Du brauchst keine Angst mehr zu haben vor deiner Biografie. Ich und Angst vor meiner Biografie. Irgendwo wird doch stehen, dass ich schon immer dagegen gewesen bin. Hey, Herr! Herr! Wer stört mich? Wir wollten Sie einmal fragen. In Ihrem Archiv gab es da auch einen Hinweis? Ein Zeichen? Auf uns? Aber ja doch, gewiss doch. Es gab auf alles, was vorkam, einen Hinweis. Und nicht nur einen Hinweis, sondern eine komplette Darstellung, wenn Sie verstehen wollen. Eine Analyse, eine Prognose, eine Anamnese, eine Genese, eine Diagnose und eine Therapie. Einfach alles, wenn Sie verstehen wollen. Aber im Einzelnen, wie soll ich sagen, im konkreten Fall. Er weiß es nicht, Harry. Er spielt uns etwas vor, Pitt. Er war wohl doch eine kleine Nudel, die sich wichtig machen und hier Zeit schinden will. Ja, wenn ich mein Archiv noch hätte. Alles, alles könnte ich Ihnen sagen. Aber so, wenn die Herren mir vielleicht ein paar Angaben machen wollen. Name? Alter? Familienstand? Augenfarbe? Schuhgröße? Fingerabdrücke? Nein, nein, nein, das hilft hier überhaupt nicht weiter, wenn Sie verstehen wollen. Wir müssen erst einmal wissen... Er blöft, Pete. Ob Sie... Du hast recht, Harry, er verarscht uns. ...überhaupt vorgekommen sind, wenn Sie verstehen wollen. Andernfalls null Akte, null Prognose, nichts. Genau das wollen wir. Herausbekommen. Also dann sieht es schlecht aus. Sehr schlecht. Der Brief, er könnte ein Hinweis sein, ein Zeichen, eine Akte, ein Vermerk, eine Notiz. Er hat den Brief. Ich sage dir, bitte, bei ihm findest du, was du suchst. Und wenn er es nicht in seinem Schreibkram hat, dann hat er es in seinem Kopf. Und dieser Müllsack, dieser Rattenkönig. Aber meine Herren, bitte, bitte, wenn Sie doch verstehen wollen. Wir haben schon verstanden. Dein Spiel ist aus. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Harry, spürst du schon etwas? Du? Es ist ein Gefühl wie... Ein richtiges Gefühl? Ja, eine Wärme in allen Gliedern. Und wie das Herz schlägt. Und wie der Kreislauf auf Touren kommt. Der Rest von Empfindung? Ob er jetzt tatsächlich tot ist? Es scheint... Das Werk ist vollbracht. Vollendet. In aller Schönheit. In aller Perfektion. Ein sauberer Schnitt. Ein klares Ende. Ich glaube, ich leide an einem Zwang. Als ob ich den Schmerz brauchte, um zu prüfen, ob es mich gibt. Na und? Schwer zu sagen. Einmal denke ich, etwas gespürt zu haben, dann wieder denke ich, mir nur einzubilden, etwas gespürt zu haben. Ich habe keine Gewissheit. Was kann man da tun, Harry? Das weiß ich doch nicht. Du weißt doch sonst immer alles, Harry. Ja, aber in dem Falle. Bist du denn nicht mehr mein Führer? Keine Lust mehr. Scheiß Spiel. Scheiß Ordnung. Scheiß Schicksal. Lust aus. Spaß aus. Harry ist kein Führer mehr. Harry hat kein Amt mehr. Harry ist gar nichts mehr. Harry ist tot. Du hast ja ein Ziel vor Augen. Hast du deine Akte gesehen, Harry? Ich hab keine Akte. Weit und breit kein Hinweis darauf, dass ich eine Akte habe. Na, sag mal, Harry. Warum soll ich denn eine Akte haben, ne? Ja, aber... Und du? Nein, nichts. Nicht einmal einen Hinweis auf mich. Irgendwo, bei irgendwem. Keine Bemerkung, kein Zettel, keine Spur. Die Schweine. Halunken. Deutsch sein heißt vorhanden sein. Eine Akte haben. Vorkommen. Na, das ändert sich alles. Das ist der Fortschritt? Aber sicher. Bis hierher? Bis zu uns? Aber gewiss doch. Harry? Ja, Pitt. Sind wir denn niemand? Es gab uns doch. Waren wir denn nicht einmal einen klitzekleinen Vermerk wert? Einen kurzen, lakonischen Bericht? Immerhin war ich doch dagegen. Ich meine, es muss mir doch einmal in all den Jahren so ein Arschloch über den Weg gelaufen sein, das Meldung machte. Es kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Vielleicht warst du selbst so ein Arschloch. Typischer Hund. Was wissen wir schon voneinander? Was wissen wir schon von uns? Nichts. Nicht einmal eine Vermutung, Ahnung, Andeutung. Ein Vermerk, eine Marginalie. Wir erscheinen ja nicht einmal im Index. Als wären wir sind nicht über den Weltrand gestürzt. Aber vielleicht sind schon alle Kreaturen über den Weltrand gestürzte Kreaturen, wie wir. Im Bewusstsein, aus dem Bewusstsein geraten. Und als Abbild wiedergeboren. Und als Abbild gelöscht. Da hilft nur eines. Rudern, bis ans Ufer. Einer Instanz, die uns erwähnt. Mitzählt. Also ehrlich, Pitt, du musst den Tatsachen ins Gesicht sehen. Du musst realistischer werden. Du hast zu viele Träume im Kopf, zu viele Illusionen. Das kommt von den Büchern, sage ich dir. Von den vielen unnützen Ideen. Es findet ja heute alles seinen Drucker, was irgendwem irgendwie im Kopf herumgeht. Alles nur Absonderungen, Textausstoß. Der reine Sprachüberschuss. Einfach grauenhaft. Ja, sie haben dir den Kopf verdreht, mein Lieber. Sie haben dich ganz durcheinander gebracht. Aber weißt du, diese ganze Schreiberei ist eine Umweltkatastrophe, wenn man an die Ressourcen denkt. Dieses permanente Denken müssen und aufschreiben und veröffentlichen müssen. Es wird noch ganze Erdteile um ihren Waldbestand bringen. Auslöschen! Die Welt wird sich auslöschen und in reine Sprache verwandeln und am Ende sitzen wir alle nur noch inmitten von Papier, fressen es und scheiden es aus. Aufstehen, Papier fressen, aufstehen, ausscheiden und schlafen, aufstehen, Papier fressen, ausscheiden und schlafen. Ich denke... Pitt, das Denken ist eine Krankheit geworden, weil die Welt eine Krankheit ist. Oder die Welt ist eine Krankheit geworden, weil das Denken eine Krankheit ist. Die denken, sind krank und die nicht denken, auch. Die denken, simulieren, dass sie denken und schreiben es auf und ruinieren uns damit. Und die nicht denken, ruinieren uns mit ihrer Gedankenlosigkeit. Wie man es auch wendet, wir sind verloren. Die Welt ist an ihrem Ende. Und nur noch... Eine einzige Imitation und Verwaltung von Imitationen mit dem schließlichen Zweck der Erkenntnisvernichtung. alles Ablenkungsmanöver. Mit Zerstreuungs- und Verblödungseffekten. Kein Hinweis darauf, dass wir noch irgendwo sind. Schläfst du schon wieder, du armer Sack? Du verschläfst alles, um mich dann wieder mit deinen Fischaugen anzustarren und deprimierend dumme Fragen zu stellen. Ein Schiff wird kommen. Ein Schiff, ein Schiff. Existenzen werden kommen und dir deinen leeren Schädel mit ihren Einfällen stopfen, als wäre er eine Mülltonne. Diese letzten Kreaturen in einem allerletzten Krieg. Und sie kuschen ja auch, wenn man sie nur ordentlich in irgendwelche Geisteshospitäler abschiebt. Verkappte Lungenheilanstalten, die keine Patienten mehr finden, oder ausrangierte Schlösser und Burgen in einer Gegend, in die keiner mehr hingekommen ist seit Goethe. Dann stellt man einen Tisch, einen Stuhl hin und sorgt für fließendes Wasser und nennt das Ganze Goethe-Wanderstipendium. Aber diese Goethe-Wanderstipendiaten bringen ja auch nichts Sinnvolles zustande. Sie sitzen isoliert und weltverloren in ihren sterilen Subventionsklitschen und schauen auf grasende Kühe und schreiben willkürlich nieder, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Da draußen ist aber einiges los, Harry. Da müsste man doch dabei sein, findest du nicht? Soll ich dir erzählen? Erzähl schon. Was siehst du? Du warte doch ab. Ich muss selbst erst einmal einen Überblick haben. Der Himmel sieht aus wie ein verschimmelter Ziegenkäse. Wie eine belegte Zunge. Wie eine Pissoirwand, die von Salpeter zerstört ist. Wie? Vielleicht lässt du mich jetzt einmal mit deinen Wolken in Ruhe. Oh, der Herr stellt Ansprüche. Früher einmal hat dir das sehr gut gefallen, was am Himmel passiert ist. In den Himmel schaut man doch nur, wenn die Erde nichts bietet. Nun sag schon, was draußen los ist. Oh la la, das ist ein Aufmarsch. Alle in weißen, sehr schönen Trachten. Ich vermute, dass es Eskimos sind, die für die Freiheit des Pottwals demonstrieren. Tatsächlich, dort ein Transparent. Die Würde des Menschen ist verspielt, retten wir die Würde des Otters. Oh, la, wer weiß, welche Stiftung dahinter steht. Harry, du verarscht mich jetzt. Ein Ballon wird in die Luft gelassen, sehr erhaben, rot auf dem blauen Grund des Himmels. Ich denke, alles ist voller Wolken, wie verschimmelter Ziegenkäse oder so. Du musst ja nicht alles auf die Goldwaage legen, was ich sage, Idiot. Das ist ein Radikalenverband, sage ich dir. Alles verhinderte Vorstandsmitglieder. Nieder mit den Birkelsuppen. Nieder mit Dr. Oetker. Kannst du es hören? Wir wollen keinen Milchreis mehr. Holt Dr. Müllers Dildos her. Ich sage, Entwicklungslandstatus. Die äffen doch tatsächlich alles noch einmal nach. Von wegen. Alles anders. Alles neu. Das muss ich sehen. Aber ich erzähl dir doch alles. Jetzt will ich einmal. Lass es lieber. Bring nichts durcheinander. Außerdem löst sich ohnehin gerade alles auf. Die ganze Zeit hast du mich hingehalten. Was weiß ich denn wirklich? Also bitte. Dann sieh selbst. Jetzt kann ich nichts mehr für dich tun. Außer ich schließe das Fenster. Dann öffne ich es eben wieder. Es ist nichts zu sehen. Nebel, dass einer seine Hand vor den Augen nicht sieht. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Alles ist einfach. Hörspiel von Kurt Rawert nach seinem gleichnamigen Theaterstück. Harry, Hilmar Tate. Pitt, Paul Burian. Ein Mann, Peter Fitz. Soldaten, Hans-Werner Meyer und Cornelius Obonja. Dramaturgie Gülfe Schollack. Regieassistenz Christine Nagel. Schnitt Eugenie Kleesattel, Manuela Schönberg, Ralf Seidler. Ton Thomas Monajan. Regie Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Berlin mit Radio Bremen 1996. Am kommenden Sonntag bringen wir The King is Gone des Bayernkönigs Revolutionstage. Ein Hörspiel von Andreas Ammer nach einem Text von Josef Benno Seiler. Thank you.